bleiben deutsch, wir sind nicht tot zu kriegen. Wir bleiben deutsch, von Norden bis nach Süden. Einst wird dem deutschen Lande noch die Freiheit siegen. Allvater weiß auch schon, wann das geschieht. Einst wird dem deutschen Lande doch die Freiheit siegen, Allvater weiß auch schon, wann das geschieht. Wir halten durch, mach es auf Opferkosten. Wir halten durch, denn das ist unsere Pflicht. Für Deutschlands Ehre stehen wir wieder auf den Posten und schauen dem Feinde fest ins Angesicht. Für Deutschlands Ehre stehen wir wieder auf dem Posten und schauen dem Feinde fest ins Angesicht. Wir bleiben treu dem Erbe unserer Ahnen, wir bleiben treu dem deutschen Volk und Land. Wir halten hoch im Geist die schwarz-weiß-roten Fahnen, weil unter diesen Deutschland neu erstand. Wir halten hoch im Geist die schwarz-weiß-roten Fahnen, weil unter diesen Deutschland neu erstand. Wir bleiben deutsch, wir sind nicht tot zu kriegen. Wir bleiben deutsch, von Norden bis nach Süden. Einst wird dem deutschen Lande doch die Freiheit siegen. Allvater weiß doch schon, wann das geschieht. Einst wird dem deutschen Lande doch die Freiheit siegen, Allvater weiß auch schon, wann das geschieht.